Lebensraum Stadt. Ein naturkundlicher Spaziergang durch Stuttgart. Eine Sendung von Klaus Ruge mit Klangcollagen von Achim Bornhöft. Die Stadtbahnlinie 14 hat uns zu den Thermalbädern an der Brücke nach Bad Cannstatt gebracht. Jetzt geht's den Berg hinauf zum Naturkundemuseum Schloss Rosenstein. Um mich herum grün, Bäume, Menschen, die durch den Park spazieren, Radfahrer, die den gefahrlosen und abgasarmen Weg zur Stadtmitte wählen. Von hier zum Hauptbahnhof sind es etwa 2 Kilometer immer durch die Schlossanlagen. Und den Berg hinauf nochmal 2 Kilometer Parkweg, dann wären wir am Nordbahnhof. Auf den Wiesen, auf den Wegen sehe ich schwarze Vögel, Rabenkrähen. In der Sonne hat das Gefieder einen samtigen Glanz. Einen Moment verharre ich, lasse von meinem Feschbe ein paar Brocken fallen und schon kommen sie angeflogen. 10, 20, 50 Rabenkrähen. Ich darf nicht verweilen. Ich bin ja am Rosenstein-Museum verabredet und Sie sind eingeladen, uns zu begleiten. Vor mir liegt das Schloss, die große Rasenfläche vor der schlichten Säulenfassade. Ich gehe in der Kastanienallee, die jetzt im Mai in voller Blüte steht, und steige die Treppen zum Portal empor. Dort erwartet mich Ulrich Schmid. Er ist derjenige, der die Menschen ins Museum hereinholt. Er hält nicht nur Führungen ab, pflegt Kontakte zu Medien, er spielt auch mit den Kindern. Und zwar nicht nur im Museum, sondern auch im Rosensteinpark. Schloss Rosenstein ist ein Werk des württembergischen Hofbaumeisters Giovanni Salucci, der aus Florenz stammt und in klassizistischem Stil gebaut hat. Er hat einige Werke hier in Württemberg hinterlassen. Bekannt ist zum Beispiel die Grabkapelle auf dem Rotenberg, das Schlösschen Weil. Bekannt ist die Stadtbibliothek, also das Wilhelmspalais in der Innenstadt Stuttgart. Und sein größtes Werk ist eben Schloss Rosenstein in dem typischen Stil des Klassizismus, also Rückgriff auf die antiken Formen Griechenlands mit sehr ausgeprägten Symmetrien. Von außen vermittelt das Gebäude immer noch den Eindruck eines Schlosses. Von innen aber ist es ein Museum, und zwar ein modernes Museum. Wir schreiten durch die Eingangshalle, zur Rechten einen Raum, in dem ein großer afrikanischer Elefant steht. Dann gehen wir etwas weiter zu den Dioramen, Lebensräume von Fuchs, von Hase, von Siebenschläfern. Sogar Pflanzen finden wir dort, Gräser, Salbei. Alles Dinge, die wir auch draußen nachher sehen werden, nur eben ohne Namensschildchen. In der Halle hängt von der Wand herab sogar eine Fahne, die auf unseren naturkundlichen Spaziergang hinweist. Und am Empfang kann man ein Faltblatt bekommen, wo man die Route unserer Wanderung sieht. Und darüber hinaus, wer sich etwas intensiver noch vorbereiten will, kann dort 2 Broschüren kaufen. Die eine heißt Natur in der Stadt, die andere Tiere im Rosensteinpark. Natürlich, neben dem Einheimischen gibt es hier in dem Museum auch Fremdes, Geheimnisvolles. Und in diese geheimnisvollen Welten will das Museum mich auch einführen. Wir versuchen ein sehr breites Spektrum anzubieten. Das fängt beim Wal an und hört bei den Bäumen im Park auf, den wir immer wieder mit einbeziehen. Was wir natürlich erfahren, ist, dass Tierthemen wesentlich mehr ziehen als Pflanzenthemen, was uns aber nicht entmutigt. Wir bieten nach wie vor Pflanzenthemen immer wieder an. Und das sind natürlich große Tiere, die sind, die ziehen. Aber wir fokussieren auch immer wieder auf einheimische Tiere, weil es da ein sehr, sehr großes Informationsdefizit, aber auch ein großes Informationsbedürfnis gibt. Und oft merken wir, dass es weniger die Themen sind als das Ambiente, das die Leute anspringt, die dann regelmäßig kommen und sich einfach so quer durch informieren und uns dann so auch das ganze Jahr begleiten, ob das Kinder oder Erwachsene sind. So viel es hier im Museum noch zu entdecken gäbe, zu einem Schloss gehört auch ein Schlosspark. Der Rosensteinpark wurde vom König Wilhelm von Württemberg als Einheit mit dem Schloss gesehen und im englischen Stil gebaut. Ja, wir stehen hier direkt vor Schloss Rosenstein an dem 2. Baum der 1. Kastanie in der Allee, die zur Stadt führt. Die Kastanie dürfte ungefähr 100 Jahre alt sein und dieses Alter sieht man ihr auch an. Sie hat am Stamm eine deutliche, starke Wunde. aus, der im Frühjahr Baumsaft tritt. Und dieser Baumsaft ist Grundlage einer Lebensgemeinschaft von Hefepilzen und Bakterien, die wiederum Larven von Fliegen zur Nahrung dienen. An diesem Baum lebt beispielsweise eine der seltensten Schwebfliegenarten Deutschlands, ein sehr schön schwarz-gelb gemustertes Insekt. Also Fliegenforscher finden sie richtig geil, die Fliege, die dort ihre Eier ablegt. Und in diesem Sud, sozusagen in diesem gärenden Zuckersaft, lebt die Larve, überwintert dann im Mulm in dieser Baumhöhlung und verpuppt sich im Frühjahr. Braucht also ein ganzes Jahr, bis dann aus diesem Ei das erwachsene Insekt wieder schlüpft. Das ist nur ein Beispiel unter vielen dafür, dass speziell diese Baumhöhlen, die Saft absondern oder mit Mulm oder Fledermauskot gefüllt sind, für Insekten extrem wertvolle Lebensräume sind. Wir haben hier im Park beispielsweise sehr, sehr viele Rosenkäfer, deren Engerlinge sich da drin entwickeln, sehr viele Zwerghirschkäfer und auch einen ganz besonders interessanten Käfer, den Eremiten- oder Juchtenkäfer, wie man ihn nennt. Juchten, weil er nach diesem feinen Leder duftet, der Käfer. Und dieser Käfer ist ebenfalls auf Europaebene so stark gefährdet, dass schon die Anwesenheit dieses Käfers in einem Gebiet automatisch dafür sorgt, dass dieses Gebiet zum Schutzgebiet erklärt wird. Dieser Rosensteinpark, so künstlich er ist als Park, ist also ein ganz wichtiges Naturkleinod mitten in der Stadt. Mögen sich in der Stadt tausende Leute tummeln, mag es auf der Königstraße brodelnd heiß sein, hier oben im Park findet sich immer noch erfrischender Schatten. Auch wenn der Verkehrslärm bis hier heraufdringt, hier hat man Luft zum Atmen, hat Raum. Man kann sich auf eine Bank setzen, schauen, was da herumtrippelt, herumfliegt. Und man kann die Baumriesen bewundern. Riesen, die schon 6, 7, 8 Menschengenerationen überlebt haben. Die alten Bäume sind eigentlich das Kapital dieses Parks. Es gibt in diesem Park Tierarten, die es auf dem flachen Land, will ich mal sagen, so in der Massierung und in der, ja, will ich mal sagen, Qualität nicht unbedingt gibt, weil solche alten Bäume inzwischen sehr selten geworden sind. Für einen Biologen werden Bäume dann interessant, wenn sie sterben. Also nicht der Baum in der Blüte seiner Jugend, wenn er 70, 80 Jahre alt ist, sondern die Bäume, die hier, die ältesten, sind um 1830 gepflanzt worden, die jetzt also dann an die 200 Jahre alt sind, anfangen abzusterben, Faulhöhlen kriegen, abgebrochene Äste kriegen. Die werden von einer unglaublichen Menge von zum Teil sehr, sehr seltenen Tieren besiedelt. Bekannt sind natürlich Vögel, die diese Höhlen nutzen. Wir haben hier im Park eine der größten und dichtesten Hohltaubenpopulationen in Baden-Württemberg. Die Hohltaube heißt, weil sie eben in diesen Höhlungen nistet. Dieser Park hat eine sehr, sehr große Bedeutung als Quartier für Fledermäuse, die diese großen Höhlen nutzen. Schlendern Sie mit uns auf dem breiten Weg unter den Bäumen. Wacholderdrosseln hüpfen am Wegrand. Der Zilpzalp ruft unermüdlich sein Chalp, Chilp, Chilp, Chilp, Chalp. Ein Mittelspecht hüpfklettert an der Linde vor uns. Sein roter Scheitel glüht in der Sonne. Am Rande der Wiese hüpft ein Grünspecht, sucht nach Ameisen. Es sieht fast aus, als saugte er die Ameisen aus den Gängen. Ameisen sind nahezu die einzige Speise, die Grünspechte zu sich nehmen. Elstern fliegen umher, Amseln singen, Meisen turnen in den Zweigen. Ein Eichhörnchen besucht uns. Ein Kleiber kommt, landet auf der Bank, ob er an unserem Vesper teilnehmen will, aber... Am auffälligsten sind sicher die Hasen, die diesen Stadtpark zu einem wahren Hasen-Eldorado ausgebaut haben, so muss man das schon sagen. Hasen sind in der freien Feldmark durch Ausräumung der Landschaft ja zum Teil ziemlich selten geworden. Hier im Rosensteinpark haben wir die höchste Hasendichte, die Baden-Württemberg überhaupt zu bieten hat. Das hängt natürlich mit der Bewirtschaftung zusammen, das hängt natürlich damit zusammen, dass Hasen hier noch genügend Versteckmöglichkeiten finden, obwohl es hier sehr viele Krähen gibt, gibt es auch sehr viele Hasen, wobei es sonst oft heißt, viele Krähen sind der Hasen tot, also die beiden Arten schließen sich durchaus nicht aus. Wer hier nachts beobachtet, dem wird auch einmal ein schnürender Fuchs begegnen oder ein Marder, vorbeihuschend wie ein Schatten. Merkwürdig, dass in einem englisch angelegten Park die Wiesenflächen so lebendig sind. gar nicht so englisch totgepflegt. Das Wiesenschaumkraut jetzt. Ich erinnere mich an den blauen Salbei im Sommer, an den roten Klee. Es gehört zum englischen Garten, dass man einen Park schafft, der nicht aussieht wie ein Park. Er soll aussehen, als sei es Natur. Kunstvoll und künstlich sind in diesem Park sozusagen das Arrangement der Wege, die auch möglichst natürlich aussehen sollen, das Arrangement der Baumgruppen, die auf keinen Fall künstlich gesetzt aussehen sollen. In dem Fall deshalb auch kein Rasen, der ja grüne Wüste ist, wenn man es mal ein bisschen überspitzt ausdrücken will, sondern Wiesen, die als Wiesen bewirtschaftet werden, vom benachbarten Zoo für die Zootiere dann auch benutzt werden und die entsprechende Vielfalt an Insekten dann aufweisen.